So ergriffen die drei Herren ihre starken Bögen, schnallten sich die Köcher mit Pfeilen auf den Rücken und gingen in das nahe Wäldchen. Atreo, Fuchur und Bastian blieben allein zurück. Nach kurzem Schweigen schlug Atreo vor: »Wie wär's, Bastian, wenn du uns wieder ein bisschen von deiner Welt erzählst?« »Was würde euch denn interessieren?« »Was meinst du, Fuchur?« wandte sich Atreo an den Glücksdrachen. »Ich würde gerne etwas über die Kinder aus deiner Schule hören.« »Welche Kinder?« Bastian war erstaunt. »Die, die dich verspottet haben.« »Kinder, die mich verspottet haben?« wiederholte Bastian noch erstaunter. »Ich weiß nichts von Kindern, und ganz bestimmt hätte keines gewagt, mich zu verspotten.« »Aber dass du zur Schule gegangen bist, das weißt du doch noch.« »Ja«, sagte Bastian nachdenklich, »ich erinnere mich an eine Schule, das stimmt.« Atreo und Fuchur wechselten einen Blick. »Das habe ich befürchtet«, murmelte Atreo. »Was denn?« »Du hast schon wieder einen Teil deiner Erinnerung verloren«, antwortete Atreo ernst. »Diesmal hängt es mit der Verwandlung der Acherei in die Schlamuffen zusammen. Du hättest es nicht tun sollen.« »Bastian Balthasar Buchs«, ließ sich jetzt der Glücksdrache vernehmen, und es klang beinahe feierlich, wie er sprach. »Wenn du auf meinen Rat Wert legst, dann mache von jetzt an keinen Gebrauch mehr von der Macht, die Aurin dir gibt. Sonst läufst du Gefahr, auch noch deine letzten Erinnerungen zu vergessen. Und wie soll es dir dann noch gelingen, dorthin zurückzukehren, woher du gekommen bist?« »Eigentlich«, gestand Bastian nach einigem Überlegen, »wünsche ich mir gar nicht, dorthin zurückzukehren.« »Aber das musst du«, rief Atreo erschrocken, »du musst zurück und versuchen, deine Welt in Ordnung zu bringen, damit wieder Menschen zu uns nach Phantasien kommen, sonst geht Phantasien früher oder später von Neuem zugrunde, und alles war umsonst.« »Noch bin ich schließlich hier«, sagte Bastian, ein wenig gekränkt, »ich habe Mondenkind vor kurzem erst den neuen Namen gegeben.« Atreo schwieg. »Jedenfalls«, mischte sich nun wieder Fuchur ins Gespräch, »ist jetzt klar, warum wir bisher nicht den kleinsten Hinweis gefunden haben, wie Bastian zurückkehren kann, wenn er es sich gar nicht wünscht?« »Bastian«, sagte Atreo fast bittend, »gibt es denn nichts, was dich zurückzieht? Gibt es nichts, was du dort liebst? Denkst du denn nicht an deinen Vater, der sicher auf dich wartet und sich Sorgen um dich macht?« Bastian schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Vielleicht ist er sogar froh, mich los zu sein.« Atreo schaute den Freund bestürzt an. »Wenn man euch so hört«, sagte Bastian bitter, »dann könnte man fast glauben, ihr wollt mich auch nur loswerden.« »Wie meinst du das?« fragte Atreo mit belegter Stimme. »Naja, ihr beide habt anscheinend nur eine Sorge, nämlich wie ich möglichst bald wieder aus Phantasien verschwinde.« Atreo sah Bastian an und schüttelte langsam den Kopf. Längere Zeit sagte keiner der drei ein Wort. Bastian begann schon zu bereuen, was er den beiden vorgeworfen hatte. Er wusste selbst, dass es nicht richtig war. »Ich dachte«, sagte Atreo nach einer Weile leise, »wir sind Freunde.« »Ja«, rief Bastian, »das sind wir auch und wir werden es immer sein. Verzeiht mir, ich hab Unsinn geredet.« Atreo lächelte. »Du musst uns auch verzeihen, wenn wir dich gekränkt haben. Es war nicht absichtlich.« »Jedenfalls«, sagte Bastian versöhnlich, »werde ich euren Rat befolgen.«